Ein entsittlichendes Unheil zog also das andere nach sich. Auf dieser Stufe der Entsittlichung angelangt, blieb aber immer noch ein starker sittlicher Halt. Dieser lag in dem eingeborenen Willen zum Guten im Beichtkinde, vor allem aber auch in dem Beichtvater. Ein solcher starker sittlicher Halt war bei den nordischen Edelvölkern am deutlichsten fühlbar. Die Mehrzahl der Priester war nicht so leicht zu entsittlichen dank ihres Erbgutes. Wenn sie zum ersten Mal als Vertreter Gottes in den Beichtstuhl traten, um die Seelen zu binden und zu lösen, so kam das ernste Verantwortungsgefühl ihres Blutes über sie, ließ sie viele der ungeheuren Morallehren aus den Studienjahren vergessen und sie gaben dem Beichtkind sittliche Wertungen nach ihrer Überzeugung. Dies war umso leichter möglich, als für viele Einzelfälle in der Kasuistik kein Rezept gegeben war. Hierdurch konnte das Unsittliche, das in den Straf- und Lohnverzeichnissen und in der Ohrenbeichte an sich liegt, erheblich gemildert werden. Die strengen Strafen für Todsünden, wie sie meist von den nicht-jesuitischen Beichtstühlen ausgingen, erhöhten nicht nur die Priestermacht, sie wirkten auch als Zuchtmittel für die armen, durch alle genannten Stufen der Entsittlichung herabgestoßenen Völker. Das Beichtkind hatte zwar den inneren Halt verloren, die eigene Stimme des Gewissens wurde unwichtig, sein Gewissen saß im Beichtstuhl. Aber dieses war wenigstens trotz aller falschen Morallehren durch das Rasseerbgut des Geistlichen veredelt. So wenig auch dieser letzte Halt ein Ersatz für Besseres sein konnte, so war er dennoch dem Juden unlieb. Er wusste besser als die Christen, wohin er mit all diesen Lehren für die Goyim hinaus wollte. So schuf er denn seine Wahrscheinlichkeitsmorallehren, seinen Probabilismus, der den Geistlichen die Bewertungen möglichst für jeden Einzelfall vorschrieb, so dass das Gewissen des Beichtvaters mehr und mehr ausgeschaltet werden konnte. Dieser Probabilismus konnte vor der Gründung des Jesuitenordens, besonders unter den Katholiken der nordischen Völker, gar nicht Fuß fassen. Der Jude Polanco und der Jude Leines legten dem Ignaz von Loyola, als er seinen Orden einrichtete, das Kuckucksei des Probabilismus deshalb vorsorglich ins Nest. Ein Jude weiß, warum er von dieser Lehre sagt, dass sie später der Virtuosität der jesuitischen Moraltheologen die dankbarste Aufgabe stellte. Als dies Judengeschenk der jesuitischen Dressur noch hinzugefügt war, konnten die Juden getrost nach wenigen Jahrzehnten aus dem Orden zurücktreten, dessen Dressur am eigenen Leibe zu erfahren ihnen wenig angenehm gewesen wäre. Der Jude Polanco verfasste im Olave schon im Jahre 1554 ein Direktorium, das heißt, eine Anleitung an die Beichtväter, die Ignaz von Loyola folgsam wie immer unterschrieb. Diese Anweisungen, die prohabilistische Grundsätze für die Moralunterweisung der Beichtväter zur Richtschnur nehmen, schließen mit dem höchst kennzeichnenden Rat, Zitat, siehe aber zu, was vorteilhaft ist, Zitat Ende. Diese Zeile, die am Ende der Anweisungen steht, müssen wir an den Anfang stellen, um zu erkennen, was dem Jesuitenorden diesen Probabilismus lieb und wichtig machte. Der Orden konnte durch alle seine Vorrechte und dank der Fügsamkeit der Päpste sehr leicht die äußerliche Macht in der Kirche erreichen, andere Orden an die Wand drücken, jesuitisch dressierte weltliche Geistliche mehren, aber er konnte die Beichtmacht der großen Zahl weltlicher Priester schwer verringern. Beichtmacht ist aber Priestermacht. So war der Kampf um die Priestermacht vor allem ein Kampf um den Beichtstuhl und die Beichtlehren. Da dieser Kampf von Leichnamen Loyolas geführt wurde, so war er frei von jedem sittlichen Grundsatz und jedem Geist. Der Jesuit wollte vor allen Dingen der beliebte Beichtvater werden durch Tröstungen, die sittlich hochstehende Beichtväter nicht verabreichen. Er wollte dem Beichtkinde das Zuckerbrot hinreichen, statt mit der Rute zu drohen, damit es strahlend zu ihm kam. Gleichzeitig aber sollten die Morallehren, die er der weltlichen Geistlichkeit gab, den Beichtvätern die eigene Stimme des Gewissens endgültig ausschwatzen. Sie sollten ihre eigenen Gewissenswertungen von nun ab für ebenso ungültig erachten wie die ihres Beichtkindes. Das Gewissen, das vom Beichtkinde schon in den Beichtvater ausgewandert war, wurde nun von diesem wegverpflanzt. Es saß von jetzt ab nur noch in den Büchern der Moraltheologie. Hierdurch war der Beichtvater herabgewürdigt zu einem Kommentar der moraltheologischen Bücher. Er konnte ebenso gut dem Beichtkinde den Rat erteilen, diese Bücher selbst nachzuschlagen, anstatt an das Beichtgitter zu kommen. Hierin liegt eine weitere Stufe der Entsittlichung. Sie wird umso ungeheuerlicher, weil die moraltheologischen Schriften schauerliche Unmoral sind und der Stimme des Gewissens im Beichtkind und Beichtvater nur zu oft zuwiderlaufen. Ich habe in meinen religionsphilosophischen Werken eingehend nachgewiesen, dass das gute Gewissen des Menschen sehr wenig über den Wert oder Unwert seiner Handlungen besagt. Selbsttäuschung über die Beweggründe und irrige Gewissenswertungen lassen zum Beispiel einen Mörder mit denkbar bestem Gewissen sein Verbrechen ausüben. Weit wichtiger aber ist das schlechte Gewissen. Sollen Selbstvorwürfe im Menschen auftauchen, so müssen sie zumindest alle Selbsttäuschungen über die Beweggründe beiseite schieben. Wenn sie auch dem Irrtum falscher Wertungen ausgesetzt sind, so ist doch das schlechte Gewissen wichtigerer Halt als das Gute. Dieses als unmaßgeblich erklären ist also der sicherste Weg, den Menschen zu entsittlichen. Diesen Weg geht deshalb der Probabilismus und sagt, der Gewissensvorwurf des Beichtkindes und die Gewissenswertungen des Beichtvaters sind völlig unmaßgeblich. Wenn irgendein Moraltheologe sagt, dass ein Verbrechen wahrscheinlich, also probabel, erlaubt ist, so hat das Beichtkind seine Selbstvorwürfe beiseite zu legen. Erhielt es ein einziges Mal in der Beichte einen solchen Rat, so gewöhnt es sich nur sehr gern daran, irgendwelche Selbstvorwürfe gar nicht mehr zu beachten. Es ist somit ohne jeden inneren Halt. Die gleiche Wandlung vollzieht sich natürlich auch im Beichtvater, der täglich nach diesem Grundsatz die Beichtkinder berät. Der Probabilismus macht es ihm zur Pflicht, seinem eigenen Urteil entgegen die ungeheuerlichsten Verbrechen und Verirrungen erlaubt zu nennen, wenn irgendein Moraltheologe sie so benennt. Somit ist auch er sehr bald völlig entwurzelt, sittlich verwahrlost. Da er als Stellvertreter Gottes das Verbrechen einer solch seelenmörderischen Beratung verübt, wird er förmlich gezwungen, hierdurch die ungeheuerliche Gotteslästerung tagtäglich zu begehen.